Kapitel 9. Wie wir beten sollen. Die folgenden Kapitel werden deinen Verstand ganz schön durcheinander bringen und ich kann das gut verstehen, war es doch auch so bei mir, als Gott begann, mich diese Wahrheiten zu lehren. Ich bitte dich nur, aufgeschlossen zu bleiben und dein Herz dafür zu öffnen, Gottes Wege zu lernen. Bitte Gottes Geist in dir, dich zu lehren. Es ist mein Gebet, dass du nicht meine Worte in diesem Buch hörst, sondern die Worte Gottes, die dein Leben wirklich verändern werden. Menschen, die bereit waren, solch einen radikalen Schwenk in ihrem Gebetsleben zu vollziehen, haben unglaublichen Segen erfahren. Beinahe alle, mit denen ich gesprochen habe, gingen am Anfang ihres Lernprozesses durch schwierige Kämpfe, da sie während ihres Christenlebens falsche Gewohnheiten verinnerlicht hatten. Als sie die Veränderung jedoch einmal vollzogen hatten, erlebten sie in ihrem gesamten Dasein als Christ eine neue Freiheit. Gebet ist ein wunderbares Geheimnis. Es ist eine Einladung von Gott, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich betrachte es als eines der größten Privilegien, die Gott seinen Kindern einräumt. Jemand sagte, dass, wo es kein effektives Gebetsleben gibt, das Herz des Christenlebens aufhört zu schlagen und zu einem toten Körper von Formalitäten, Traditionen und Dogmas wird. In meinem persönlichen Erleben von beinahe 50 Jahren Wandel mit Jesus sehe ich, dass ich ohne beständiges und stabiles Gebetsleben nicht funktionieren kann. Mein Leben ist genauso fruchtbar wie mein Gebetsleben. Wenn ich solche Aussagen mache, dann stellen sich viele Menschen vor, dass ich von stundenlangem Reden mit Gott spreche. Du wirst jedoch in diesem und den folgenden Kapiteln feststellen, dass ich überhaupt nicht das damit meine. Die Bibel spricht viel über Gebet, aber unglücklicherweise wird das vom Großteil der Christenheit missverstanden. Wenn wir über Gebet sprechen, dann denken Christen gewöhnlich daran, zu Gott zu kommen, ihm deine Probleme zu erzählen und ihn darum zu bitten, sie zu beseitigen. Viele evangelikale Christen sind mit ihrem Gebetsleben frustriert, weil es mehr zu einer Verpflichtung als zu einer Freude geworden ist. Am Anfang meines Christenlebens habe ich mein Gebet ebenso auf alttestamentarischen Prinzipien und Konzepten basiert. Die ganze Zeit hat mein Herz sich jedoch nach einer anderen Art von Freiheit gesehnt. Ich wusste, dass dem Gebet eine tiefere Bedeutung zukommen musste, als ich es erlebte. Ich war in einer Christengemeinde aufgewachsen, unser Zuhause war sogar an das Gemeindegebäude angebaut, und eines Tages, als siebenjähriger Junge, schlich ich mich in meinem Pyjama aus meinem Bett hinunter ins Kirchengebäude, wo gerade ein ganznächtiges Gebetstreffen stattfand. In jener Nacht gab ich Jesus mein Leben. Ich wurde von klein auf gelehrt, dass Gebet Teil meines Lebens sein musste. Ich war total verliebt in Jesus, erlebte aber viele Enttäuschungen aufgrund von vielen unbeantworteten Gebeten. Während ich erwachsen wurde, blieb dieser Hunger nach ausgiebiger Gebetszeit. 1982 beschloss ich, dass ich jede Freitagnacht bis zum Samstagmorgen im Gebet verbringen würde. Ich bin sicher, dass Gott mein Herz sah und meine vielen falschen Vorstellungen über Gebet verstand, ich bin dem Heiligen Geist zutiefst zu Dank verpflichtet dafür, dass er mich eine andere Art des Gebetes gelehrt und in tiefere Wasser geführt hat. Gebet ist Freiheit, keine Verpflichtung. In der Bibel sind 650 Gebete und ca. 450 Antworten auf Gebete niedergeschrieben. 25 Mal wird Jesus im Gebet erwähnt. Paulus erwähnt Gebet 41 Mal. Es sind mindestens 5 Gebetshaltungen aufgeführt, wie sitzen, stehen, knien, mit dem Gesicht nach unten ausgestreckt und beten mit erhobenen Händen. Du kannst dir aussuchen, was dir liegt. Es sind 9 verschiedene Arten von Gebet niedergeschrieben. Diese wurden oft miteinander vermischt oder verwechselt oder mit einer Haltung des alten Bundes gebetet. In unserem Wandel mit Jesus müssen wir lernen, von ganzem Herzen im neuen Bund zu leben, ohne jedwede Verämmischung mit dem alten Bund. Einfach gesagt, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist die Art von Beziehung, mit der Gott zu uns steht. Im alten Bund agiert er mit uns durch den Gehorsam dem Gesetz gegenüber, während er im neuen Bund nur durch Jesus Christus mit uns in Beziehung steht. Gebet kann also ein Werk des Gesetzes werden wie alles andere auch. Wir sollten uns selbst ständig daran erinnern, dass es mit Gott kein Verhandeln gibt. Gebet darf nicht dazu benutzt werden, einen Tauschhandel mit Gott zu machen. Zum Beispiel so, ich gebe dir mein Gebet, und du gibst mir, worum ich bitte. Der einzige Austausch im Leben eines Christen geschah am Kreuz und wurde durch Jesus selbst bezahlt. Jesus zeigte uns in Matthäus 6, dass die Betonung nicht auf unseren Gebeten liegt, sondern auf einem Vater im Himmel, der es liebt, auf unsere Gebete zu antworten. Kürzlich machte ich in einer Gemeinde eine Bemerkung, die die gesamte Versammlung schockierte, bis ich sie erklärte. Ich sagte nur, dass ich glaube, es gäbe keine Kraft im Gebet, dann sagte ich ihnen, dass Buddhisten auch beten, und doch gibt es keine Reaktion auf ihre Gebete. Hindus beten, aber ihr Leben bleibt unverändert. Verschiedene Religionen beten zu unterschiedlichen Göttern auf vielerlei Weise, und doch gibt es keine Antwort. Die Kraft liegt nicht in unseren Gebeten oder uns, sondern in einem fürsorglichen Vater im Himmel, der sich unendlich danach sehnt, die Gebete seiner Kinder zu erhören. Ich glaube, wir müssen neu lernen, zu beten und das Hauptaugenmerk von uns weg auf Gott richten. Das Problem in den Gemeinden ist nicht so sehr der Mangel an Gebet als die Abwesenheit von wahrem, in Besitz nehmendem Glauben. Wenn wir eine Not haben, beten wir unermüdlich und meinen, dass wir Gott darum bitten, uns zu geben, was wir brauchen. Und doch, am Ende unserer Gebetszeit gehen wir weg und sind nicht überzeugt davon, dass das, worum wir gebeten haben, nun auch uns gehört. Daher wiederholen wir dieselben Gebetsanliegen, so als wollten wir Gott davon überzeugen, für uns zu sorgen. Das größte Hindernis in unserem Gebetsleben ist der Mangel an Erkenntnis für und Glauben an seine Güte. In der Bibel gibt es viele Wörter, die sowohl im Alten als auch im Neuen Bund gleich sind. Was anders ist, sind nicht die eigentlichen Wörter, sondern der Prozess und die Anwendung, die tatsächlich radikal anders sind. Zum Beispiel Gerechtigkeit, Heiligung und Gebet sind Wörter, die man in beiden Testamenten findet und die sowohl unter dem Alten als auch dem Neuen Bund Anwendung finden. Wir haben begonnen, den Unterschied im Ablauf und der Anwendung von Gerechtigkeit und Heiligung im Neuen Bund zu verstehen, aber wenn es um Gebet geht, scheinen die Menschen im Prozess und der Anwendung des Alten Bundes stecken geblieben zu sein. Mit anderen Worten, unter dem Alten Bund bedeutete Gerechtigkeit, vor Gott gerecht und angenommen zu stehen. Es bedeutet genau dasselbe im Neuen Bund. Der Unterschied liegt darin, wie wir dahin kommen, im Ablauf also. Im Neuen Bund wird uns Gerechtigkeit als freies Geschenk durch Jesus angeboten, das uns zugerechnet wird, indem wir es annehmen. Dasselbe gilt für Heiligung, was bedeutet, heilig oder für Gott ausgesondert zu sein. Im Alten Bund war Heiligung etwas, das ich tun musste. Im Neuen Bund wird es mir als Geschenk angeboten. Wenn es um Gebet geht, scheint die Gemeinde im Allgemeinen diesen Wandel noch nicht vollzogen zu haben. Ich kann dir gar nicht sagen, in wie vielen Gebetstreffen ich war, in denen die Menschen durch 2. Chronik 7,14 motiviert wurden. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Vielleicht fragst du dich, was denn falsch sei daran, diesen Bibelvers in einer neutestamentlichen Gebetsversammlung zu verwenden. Es ist nicht falsch, Christen dafür zu ermutigen und zu motivieren, für ihr Land oder ihre Stadt zu beten, aber es ist ganz falsch, dafür diese Schriftstelle zu benutzen. Dieser Vers ist eine Methode aus dem Alten Bund, die auf unseren Werken und unserer eigenen Gerechtigkeit basiert. Schau dir den Kontext im Vers 13 an. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Um zu wissen, was unter dem Alten Bund geschah, ist es wichtig für uns, diesen Vers zu verstehen. Wenn Gottes Volk sündigte, kam für die Übertretung des Gesetzes auf sie eine Strafe. Seine Strafe beinhaltete Flüche wie Seuchen, Dürren oder Insekten, die ihre Ernte zerstörten. Im Neuen Bund hat Gott die Sünden der gesamten Welt auf Jesus Christus gelegt. Das nennt man Gnade, die zu wunderbar ist, um sie in vollem Umfang zu verstehen. Es gibt heute auf der ganzen Welt keine Nation, die wegen ihrer Sünde oder ihrer Boshaftigkeit verflucht ist, viele Länder scheinen es zu sein, aber das hat nichts mit Gott zu tun. Die Menschen zerstören sich und ihre Länder selbst mit ihrer Schlechtigkeit, ihrem Egoismus und ihrer Gier. Wenn Gottes Volk im Alten Bund diese schmerzvollen Strafen erlitten, war es nicht genug für sie, einfach zu beten, sie mussten sich demütigen und von ihren bösen Wegen umkehren, wird uns in Vers 14 gesagt. In einfachen Worten ausgedrückt, sie mussten von ihrer Sünde umkehren, was bedeutet, sie mussten ihre Sünde verlassen, bevor Gott ihre Gebetelur erhören würde. Im Neuen Bund steht jede Person, die in Christus ist, vollkommen rein und gerecht vor Gott und hat daher ein legales Recht darauf, unbeachtet ihrer Werke, dass ihre Gebete erhört sind. Kannst du sehen, wie wichtig es für uns ist, gemäß dem Neuen Bund zu beten? Nachdem das Neue Testament zwar über Gebet spricht, uns aber keine klare Definition darüber gibt, wie es gemacht wird oder was es wirklich bedeutet, haben die meisten Christen automatisch das genommen, was sie über Gebet aus dem Alten Testament gelernt haben. Ich glaube, dass die nächsten Kapitel das Potenzial haben, dein Gebetsleben radikal von einer schwierigen Pflicht in eine freudvolle Erfahrung zu verwandeln. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Arten von Gebeten zu unterscheiden. Ich werde nur über die meines Erachtens 2 wichtigsten und üblichsten Arten von Gebet unter Christen sprechen. Das erste ist Fürbitte und das zweite ist unser privates Gebetsleben, welches im Kämmerlein geschehen sollte, so wie Jesus es gelehrt hat. Ich habe in meiner persönlichen Gebetsreise mit Gott so viele wunderbare Erfahrungen gemacht. Es ist sehr wichtig, dass wir das wahre Geheimnis des Gebetes des Neuen Bundes lernen, da das Gebet vieler Christen ihrem Leben viele Einschränkungen auferlegt. Gott ist ein erstaunlicher Gott und wünscht sich, dass seine Kinder zu ihm aufgrund ihrer Beziehung zu ihm beten, nicht aus Verpflichtung. Wir müssen lernen, ihm während unserer Gebete zuzuhören und nicht nur zu versuchen, ihn zu überzeugen, dass er uns etwas geben soll. Als wir 1986 geheiratet hatten, war unsere Ehe sehr schwierig. Debbie kam nur wenige Wochen vor unserer Hochzeit aus den USA nach Österreich. Sie sprach die Sprache ihres neuen Landes nicht, war nur an warmes Klima gewöhnt und musste sich mit minus 27 Grad Celsius in ihrem ersten Winter auseinandersetzen. Und noch dazu war ich kein guter, aufmerksamer Ehemann. Da unsere Ehe alles andere als glücklich war und ich in meiner Arroganz ihr dafür die Schuld zuschob, begann ich zu beten, dass Gott sie verändern möge. Bald nachdem ich zu beten begonnen hatte, fragte der Herr mich, warum bist du so besorgt um ihre Veränderung? Du solltest mit deiner beschäftigt sein und mich darum bitten, der Ehemann zu werden, den ich für sie habe und der mich in deinem Leben widerspiegelt. Das zeigt, wie leicht es uns fällt, falsch zu beten.